Das ist alles nix. Das ist alles nix Gescheites. Die Hitze zeigt an, es ist bald so weit. Das Gras duckt sie weg, auf der Hornhaut biegt der Dreck und die bloßhaberten Haxen wandern da massen davon. Das ist alles nix. Das ist alles nix Gescheites. In der paar Wochen Hitze siehst du das Nordere sitzen, nur dabei beißen sie es, das ist gleich zu reißen, nur dabei verkühlen sie sich an der eiskalten Haut. Aber lang wird's nimmer dauern. Das ist alles nix. Das ist alles nix Gescheites. Es ist alles dasselbe, jeden Sommer dasselbe, dass man jedes Jahr alles gleich ist. Das ist man nimmer gleich. Alles kupft wie katscht, alles bissen wie gestochen, jeder Tag rinnt wie eine Woche, dahin wie zacher Gatsch. Es ist alles dasselbe. Jeden Sommer dasselbe, dass man jedes Jahr alles gleich ist. Das ist man nimmer gleich. Lang wird's nimmer dauern, bis die Gössen in Schüwen, in die garstigen Düwen, in die Haxen beißen, die Speist's reißt schon, weil Blut gibt's gmur. Man muss nur durch die Rinden, was der Haut worn ist, und dann saffern die Gössen sie an vor dein Bech. Es ist alles dasselbe. Jeden Sommer ist dasselbe, dass man jedes Jahr alles gleich ist, das ist man nimmer gleich. Sogar ein Leich weiß, was will, der Teich weiß, wie er hinrinnt, die Sonne, wie viel es brennt und die Gössen, wo es reinbeißen. Ich muss schwimmen gehen, wie ausgeladen am Sand, das Gewicht vom Wasser im Bauch. Lang hat's nicht dort. Der Sommer ist Zeit geworden, ich bin ihm neidig, hat es gar so geschmeidig, hat es gar so leicht, ist ihm wurscht, dass nichts geschieht. Ist ihm gleich, dass der Teich sich nicht rührt. Der Sommer hat eine Hitze, wie ich will mich nur mehr waschen, mit dem Gesicht in kalte Aschen, aber nichts ist mehr kalt. Zwischen nix und allem liegt nicht mehr wie ein paar Gössen, wie ein paar Grad, wie ein paar Stich, Biss, Blätzen, lange Nägel, Zanglätzeln auf die Zechen, auf die Ferschen, Summer, Hornhaut, Schmirgelpapier und Grotzen, bis wir offen sind. Alles ein Gestochene, was Brochenes, zusammen zu glauben, kannst du in die schweißnassen Haare schmieren. Niemand traut sich das anrühren, was im Volleyball-Sand verstrahlt ist, und da dreht sich wer was ein. Aber lang wird's jetzt eh nimmer dauern. Dann stellen sie die Scherereien, zu noch ein Glätzeln an, machen große Blätzen auf, bicken drunter sie alles zusammen. Wir wissen alle noch nix. Und alles ist uns gleich, aber die Kerndl vom Sand bicken Schermen aneinander, wie ein goldener Rand, als war überhaupt nix geschehen. Weil lang wird's nimmer dauern. Fliegen die Gössen davon. Legen sie angefressen nieder, schlafkrank jetzt wieder ins Bachbett für die Fisch und die garstigen Stich und die Badswoche Hitz. Waschen sie das Gesicht. Verkühlen sie die Haut. Lang hat's nicht dort.